So ein Scheiß. Da liegst du hier rum, vollgestopft mit getrockneten Schweinekrusten, schwitzt wie eine Sau. Auf diesem chaotischen Markt, aus Buden und Ställen. Die ganze Zeit das Geschrei, das Gewirr. All die Thailänder, die glauben, zum Einkaufsbummel ihre Motorräder benutzen und dir die, Auspuffgase in die Blase pusten zu müssen. So liegst du da zwischen jämmerlichen, dünnhäutigen Verwandten, in denen Trockenfisch und alle möglichen Innereien vor sich hin. Du kannst dir immerhin einbilden, die schönste und stärkste von allen zu sein. Sowas von einer stabilen Außenhaut hat hier noch keiner gesehen. Und erst das Outfit blau-weiß. Da, wo du herkommst, kennt dich jeder. Einfach jeder. Einfach jeder. Geliebt von den einen, hämisch belächelt von den anderen. Auf jeden Fall aber vom ersten wahren Supermarkt. Und hier, gefüllt mit Schweinekrusten in der Hitze, du musst weg hier. Du musst weg hier. Tüten auf dem Obstmarkt. Soll ich dir das in der Blase tun? Sehen Sie, der hier kommt, da Tüten und Blasen. Hat diese Verbindung. Ich erinnere mich noch an Geschichten aus der DDR. Da war ja eine West-Plastiktüte. Ich darf korrigieren, Plastetüte. Kult hoch drei. Das war ja mehr wert als ein Lederkoffer. Das ist das entscheidende Wort. Plastetüte. Hängen am Beutel. Das lange Sterben der Plastiktüte. Von Dieter Jandt und Ulrich Land. Wenn Sie jetzt eine Kunststofffolie recyceln, dann kann daraus eine Parkbank werden. Tüten sind ja sowieso eine Aufforderung. Sag mir, welche Tasche du trägst und ich sag dir, wer du bist. Alle hängen sie an der Plastiktüte. Alles, was irgendwie irgendwo eingekauft wird, kommt in den Beutel und wird weiter geschleppt, ausgepackt, umgepackt. Woraufhin die Tüte hinterm Kühlschrank oder in der Schublade zwischen Schuhcreme und Kuchenformen zwischengelagert wird, um sie irgendwann als Müllsack einzusetzen. 0,6 Billionen Plastiktüten, das sind 600 Milliarden, werden laut Greenpeace jährlich weltweit hergestellt. Die Bahn. Mir jöö. Zu Hause, da habe ich viele Plastiktüten, so ungefähr 45 Stück, also jedenfalls mehr als 40. Und wenn ich irgendwo was kaufe, bringe ich wieder welche mit nach Hause. Die Thailänderinnen Nguyen und Rati. Ich falte die Plastiktüten immer ganz klein zusammen, weil die sonst so viel Platz wegnehmen. Ich falte die auch und spanne einen Gummi drum. Turin, Wochenmarkt. Ein Gemüsehändler kramt unter der Theke in Bergen von Plastiktüten herum, um seine Kunden damit auszustatten. Ob die wollen oder nicht. Doch niemand lehnt ab. Ich stachle Silvia Ricci, eine Anti-Plastiktüten-Aktivistin aus Norditalien, an, dem Händler auf den Zahn zu fühlen, wie viele Plastiktüten er selbst zu Hause hat. 200 Pässe. But they are taking more plastic bags. Because they are reusing it. Jeder nimmt mehr Tüten als nötig, für den Müll. At the end, they accumulate. So sammelt sich eine unglaubliche Menge an, 200 pro Haushalt. Every family has at home. Und als ich vor 2 Jahren aufgehört habe, Plastiktüten zu kaufen, hatte ich noch für ein Jahr Vorrat. I think I carried on for 1 year. Die Tüte ist in den letzten Jahrzehnten zu einem der weitest verbreiteten Artefakte geworden. Sie avancierte geradezu zum Wahrzeichen der Globalisierung. Auf den Flughäfen der Welt kein Duty-Free-Shop ohne Edelplastiktüten. Der Astronaut der Raumfähre Atlantis staunte nicht schlecht, als er aus dem Shuttle ins All blickte. Ein sanft flatternder Gegenstand schwebte an seinem Fenster vorbei. Verdutzt zückte der Mann seine Kamera und fotografierte das undefinierbare Objekt. Eine Plastiktüte, die eine Crew achtlos im All zurückgelassen hatte und die jetzt in der Erdumlaufbahn kreiste. Spiegel Online. Dabei war die Ächtung der Plastiktüte bereits vor 20 Jahren mit Einführung des grünen Punktes und der entsprechenden Verpackungsverordnung zum ökologischen Glaubensbekenntnis geworden. Trotzdem hält sie sich wacker. Vermutlich auch, weil sie so verschwenderisch-verführerisch ist. Nicht nur ein höchst praktischer, dienstbarer Geist, sondern auch eine tüchtige Werbefläche, mit der sich der eine oder andere Zeitgenosse mit sichtlichem Vergnügen zeigt. Mein Name ist Peter Seetz und ich bin Leiter vom Designzentrum Nordrhein-Westfalen. Es gibt einen großen Klassiker unter den Plastiktüten, das Plastiktütendesign für Aldi Nord. 1970 gestaltet von Günter Frühtrunk. Sie sind praktisch und haben sicherlich auch mit dazu beigetragen, den Markennamen bekannt zu machen, weil diese Tüten werden auch sehr oft wiederverwendet. Ein Multiple von ganz hohem ästhetischen Niveau. Ohne jetzt hier die türkischen Mitbürger zu beleidigen, der hieß ja auch teilweise mal Türkentüte. Muss man einfach sagen, was soll das? Gut, die Türken haben sie getragen, vielleicht kannten die drüben nicht so viel. Ja, und das war ja auch praktisch. Und der Schriftsteller Heinrich Böll, der kaufte im Kaufhof ein, der ging dann mit dieser Kaufhoftüte, da habe ich ein Bild noch von. Gerade vom Wald im Bergischen Land. Eine Siedlung aus niedrigen Einfamilienhäusern, fast alle verklinkert und mit Vorgarten. Aber dieses Haus hier ist bis unters Dach mit Plastiktüten vollgepackt. Nicht nur das, auch die Flurwände zieren erlesene Tütenexponate, eingerahmt. Mein Name ist Gerd Mittendorf. Ich sammle Plastiktüten seit ungefähr 1985. Polyethylentaschen schätze ich auf 50.000. Der Keller ist ganz voll in meinem ausgebauten Spitzboden und in meinem ehemaligen Fotolabor habe ich auch alles vorgestellt. Da wirst du zu deiner eigenen Kotztüte, wenn du nur daran denkst, wie alles anfing, als es anfing, schlecht zu laufen. Schlecht zu laufen. Als dieser Bergseppel, dieser Messner, ausgerechnet in den Supermarkt spazierte, wo du nun mal rumhingst. Und sich mit Bohnensuppendosen eindeckte. Stopf dieses Zeugs in dich rein und schlepp dich voll, wie du bist, bis auf 7.900 Meter hoch. Wo er dann endlich auf dem Südsattel des Mount Everest unter lautem Geröchel den Büchsenöffner ansetzt, um an die letzte Ration Bohnen zu kommen. Dieses Sackgesicht. Jedenfalls war damit deine Schuldigkeit getan. Drängt er dich also mit deinem linken Henkel über den letzten schneefreien Felszacken, rülpst noch einmal und schiebt ab in aller Herbertsfrüh. Und du frierst wie ein Schwein. Eine sehr einfache, schlichte und nützliche Sache, so eine Tüte. Ich war Leiter eines wackeren Fähnlandspfadfinder und blies zur großen Fahrt ins Hochsauerland im Winter. Emsig verließen die 10-jährigen Jungpfadfinder den Zug, warfen ihre Rucksäcke auf die Schulter und stapften durch den Schnee, um den 7 Kilometer langen Waldweg zur Jugendherberge hinter sich zu bringen. Der einzige ohne Rucksack war Jojo. Stattdessen baumelten an seinen kurzen Armen je 2 kugelrund aufgeblähte Plastiktüten, randvoll mit Pullovern, Süßigkeiten, Ersatzsocken. Plastiktüten, deren Henkel die beschwerliche Expedition gerade mal 20 Minuten lang überstanden und anschließend auf den Arm genommen und vorm Bauch getragen werden mussten, auf dass sie nicht vollends zerplatzen möchten. Eine Erfolgsgeschichte, ja. Wenn ich denke weltweit, wie sie praktisch die Hände der Tragenden erobert hat. Und die Tüte hat immer die Menschen zur Fantasie angeregt. Also wir kennen das ja aus dem Bereich der Zauberei. Da wird was verpackt, ausgepackt und auf einmal ist nichts mehr drin. Das hat auch schon was Magisches, also die Plastiktüte. Und man weiß eigentlich nicht, was drin ist. Also ich kenne zum Beispiel die Geschichte von einem Musikmanager, der sich immer nur hat bar bezahlen lassen und der sein Geld immer in Plastiktüten hat packen lassen. Und wenn Sie also jetzt sozusagen Millionen durch die Stadt transportieren wollen, ist wahrscheinlich die Plastiktüte das Beste. Besser, viel besser als ein teurer lederner Aktenkoffer oder als ein Stahlkoffer. Weil so schnell kommt niemand auf die Idee, dass in einer Plastiktüte Millionen transportiert werden. Wenn Sie schon nichts verschenken wollen, dann verpacken Sie es wenigstens hübsch. Weihnachtswerbeanzeige eines Deko-Discounters. Die Plastiktüte ist eine große Wundertüte, voller Überraschungen. Und so besteht die erotische Facette der Verhüllung in einem eigenwilligen Widersinn. Die Verpackung steigert den Reiz des Verpackten ins Unermessliche. Sie fungiert für den enthaltenen Inhalt, für die nackten Fakten, als erotisierende Verzögerung, verlängert die Vorfreude. Das Verborgene wird unwiderstehlich. Verpackung ist Verzückung, ist Verlockung, ist Verheißung. Der Ästhetiker Barton Brock bezeichnet die Plastiktüte als Kondomisierung der Wünsche. Die Gesellschaft funktioniert ja eigentlich nur dadurch, dass Wünsche nicht wirklich befriedigt werden. Also es ist ja immer so ein Coitus interruptus, den man da so in der Konsumgesellschaft vollzieht. Das heißt, in dem Moment, wo ich gerade das Gefühl habe, dass ich wunschlos glücklich bin, entstehen schon wieder 10 neue Wünsche. Auf diese Art und Weise bin ich ein Getriebener und durch die Verpackung hindurch werden auch Wünsche generiert. Ja, das hat mich irgendwie auch begeistert, dass ich staunen muss, was da alles möglich ist. Und die Vielfalt der Art, ja. Vom Henkel, zumachen, offenmachen, Kordel eingeflochten und extra zellophaniert noch sehr aufwendige Tüten. Oder auf der Kö in Düsseldorf, da kostet eine Tüte schon bestimmt mehr wie 2 Euro. Dann fängt die Tüte an ja auch zu kommunizieren. Ja, hier eine Tüte mit einem gelben Küken, mit blauen Strichen umrahmt, kurz angerissen, offenes Ei, wie aus dem Ei gepellt, Punkte, Punkte, ihre Reinigung. Dennoch führt diese luftig leichte, knautschig knisternde, wasserdicht weiche, rabiat reißfeste Emballage ein geradezu künstlerisches Eigenleben. Eröffnet sie doch ihrem verpackten, womöglich kärglichen Kern die Chance, sich in stattlichem Gewand zu zeigen, richtig was herzumachen. Wie kläglich sähe womöglich die nackte Wirklichkeit unserer Einkäufe aus, wenn wir sie nicht in ausladenden, farbenfroh glitzernden, strahlend glänzenden Plastiktüten nach Hause tragen könnten, sondern in braunem Packpapier oder haarig kratzigen Jutebeuteln. Jetzt wird es natürlich hier ein bisschen spannender. Eine Tüte, die offensichtlich an ein junges Publikum adressiert ist und die den Vorteil hat, dass ich sie als eine Art Rucksack benutzen kann. Eine Tüte für Kleidungsstücke. Und das Interessante ist, sie ist vollkommen durchsichtig, ist nur mit dem Unternehmenslogo versehen. Auf diese Art und Weise wird von der richtigen Zielgruppe das Logo durch die Gegend getragen. Und diese Tüte wird als Multiplikator für die entsprechende Generation verstanden, dass Jugendliche das eben als ein hippes Gefühl auch empfinden. Es gibt eben so einen Tütenkult. Man gibt sich hier sozusagen als einer der Sympathisanten dieser Marke zu erkennen. Ihre globale Verbreitung erfahren die Plastiktüten nicht zuletzt als mobile Werbefläche. Allerorten schaukeln sie an der Hand von Konsumenten und haben unterschiedlichste Signalwirkungen. Und Leute, die das nötige Kleingeld haben, die laufen dann auch mit Tüten von Markenfirmen rum. Naja, natürlich. Das sieht dann so aus, als ob man ziemlich viel Geld hätte. Hierzulande hat die Plastiktüte als Alltagsgegenstand einen nicht unerheblichen Teil ihrer Prestigepotenz eingebüßt. Abgesehen vom Luxussegment. Da ist die Verpackung Differenzierung. Also Sie können natürlich eine Schokolade kaufen im Supermarkt oder Sie können eben zu einem sehr hochwertigen Schokolatier gehen, können dort eine Schokolade kaufen, die das Fünffache unter Umständen kostet. Und dann erwarten Sie natürlich auch, dass das nicht einfach so jetzt in eine schnöde Tüte gesteckt wird. In den Schwellenländern dagegen genießt selbst der Plastikbeutel mit alltäglichem Outfit noch Kultcharakter, wird geradezu als Insignium des Aufstiegs betrachtet. Sicherlich so ein Zeichen des Dazugehörens oder auch des Ausgrenzens. Die Plastiktüte ist ein Identifikationsträger. Ich bin dabei, ich bekenne mich dazu, zu dieser Gruppe. Es geht unter Umständen noch nicht mal um die Marke selbst, die auf der Tüte draufsteht, sondern es geht einfach darum, dass man zu dieser bestimmten Gruppe gehört. Nein, solche Tüten will ich nicht. Dann müsste ich ja bei Louis Vuitton oder anderen Markenfirmen deren Artikel kaufen. Solche Tüten kriegt man ja nicht im Supermarkt. Im Geschäft vom Mooshammer bin ich auch gewesen, da habe ich eine Mooshammer-Tüte. Sehen Sie, interessant. Der Mann ist umgebracht worden, Reinigungen sterben, Supermärkte sterben. Ich habe die Tüten davon, das ist für die Nachwelt interessant. Da kann ich Ihnen Taschen zeigen. Ich kann Ihnen auch zeigen noch die beiden Türme, die ja 2001 in die Luft gesprengt wurden. Sumatra. Der Local Bus schlängelt sich in einer grandiosen Dschungellandschaft die Serpentinen empor, stundenlang. Von der Decke des Busses baumeln kleine blaue Tüten. Einige sind eilig abgerissen worden. Eine erkleckliche Anzahl von Fahrgästen sitzt vornübergebeugt und reiert lauthals in die Beutel. Einer verliert in den scharfen Kurven die Balance, der Kopf kann sich nicht mittig über der Tüte halten und die Bescherung tropft auf den Boden des Busses. Dann endlich Halt an einem ärmlichen Restaurant mitten in den Bergen, um die leeren Mägen mit Reis vollzustopfen. Danach geht alles wieder von vorne los. Wenn wir nach Asien kommen, Da ist es einfach so, dass man schon gerne seinen Erfolg zeigt mit luxuriösen Gütern. Und da kommt es natürlich darauf an, dass man die richtigen Tüten hat. Aber das hat was, glaube ich, auch damit zu tun, dass man aus einer Mangelsituation herausgekommen ist und dass man jetzt doch zeigen möchte, dass man einen Aufstieg geschafft hat und sich auch damit natürlich differenzieren möchte von anderen, die sich das nicht leisten können. Chiang Rai, Thailand. Grüne Wiese am Stadtrand. Eine der vielen Supermarktketten hat sich hier breit gemacht. Aircondition pumpt erfrischend kühle Luft durch die weit offen stehenden Glastüren. Die Kassiererin packt drei Artikel in eine dünnhäutige Tüte aus China und greift sofort zur nächsten. Nachdem der Kunde bezahlt hat, trägt er 6 bis 10 Tüten davon. Die kann man nicht voll machen, sonst wird das alles zu schwer. Da muss man gleich die nächste Tüte nehmen, sonst reißen die. Man muss die einzelnen Sachen ja auch voneinander trennen. Die trockenen und die feuchten Artikel, Meeresfrüchte, Fleisch. Süße Soße mit roten Bohnen, saures Gemüse, eingemacht. Alles kommt in die Tüte. Gebäck, Suppen, Getränke. Fruchtsäfte mit Eiswürfeln zum Beispiel kommen auch in Plastiktüten und lassen sich so auf dem Motorrad transportieren. Und wenn da was nass wird, bei Plastik macht das nichts. Da verdirbt nichts, da geht nichts kaputt. Meine Mutter verkauft auch Plastiktüten auf dem Markt. Da kann man wunderbar Nahrungsmittel reinpacken und alles Mögliche. Die verkauft bestimmt 50 verschiedene Sorten und Größen. Jahrelang hast du an diese miesen Zipfel gehangen. Diese dämliche, zertretene Bohnenbüchse unter dir. Daneben die Sauerstoffflasche, die dieser Messner nie dabei gehabt haben will. Jahrelang hat der Wind an dir gezerrt, wie an einer tibetischen Gebetsfahne. Aber das konnte dir nichts anhaben. Tag ein, Tag aus hast du diese Schwindsüchtigen an dir vorbeikeuchen sehen. Rauf und runter. Ameisen ihres eigenen Ehrgeizes. Manchmal blieb eine liegen. Liegt heute noch da und verändert sich nicht. So wie du. Wenn da nicht diese Tussi gewesen wäre, die sich vom Sherpa hat hochschleppen lassen. Hat auf dem letzten Loch gepfiffen und wollte dich gerade in dem Moment, wo der Wind dich zu voller Größe aufblies, als letzten Halt benutzen. Reißt dich vom Felszacken und zerfetzt dir den linken Henkel. Die Tüte ist Zeitkunst zum Tragen. Ich beobachte immer, was die Leute an den Händen tragen. Sag mir, welche Tasche du trägst und ich sag dir, wer du bist. Mit größter Perfektion findet man das bei den Modemarken. Einfach nur Farbe und vielleicht der Markenschriftzug da drauf. Versuchen sie auch so etwas Edles zum Ausdruck zu bringen, sodass dieser Schmuddelcharakter kompensiert wird und die Tüte zu einem Statussymbol wird. Mitte der 80er Jahre. Urlaub in Ungarn. Ich machte einen Schlenker über den Flohmarkt in Budapest. Plötzlich eine Traube von Menschen. Dahinter, ich traute meinen Augen nicht, dahinter eine Wand aus Plastiktüten. Neue und gebrauchte, unversehrte und geflickte. Plastiktüten, die unser einem durchaus geläufig waren. Rauchende Cowboys, die geschwungenen Buchstaben einer Cola-Limonade, taubenkackblaue Jeans von Weltruf. Mitten im tiefsten Sozialismus ein Verkaufsstand, der nichts als Plastiktüten anbot. Kapitalistische Plastiktüten aus dem Goldenen Westen. Trotz völlig überhöhter Preise fanden sie reißenden Absatz. Die Plastiktüte war sehr beliebt. Ich weiß noch, in der Schule, wir wollten das haben für unser Schulmaterial, für die Bücher, statt Ranzen, eine Plastiktüte aus dem Westen. Silke Kuske, Plastiktütenträgerin mit DDR-Sozialisation. Aber in der Schule waren sie verboten, haben die Lehrer das nicht erlaubt, außer ein Kompromiss wurde gemacht, wenn man die Tüte umdrehte, also dass man die Werbung nicht lesen konnte. Man hat versucht, eine zu bekommen. Man hätte die getauscht gegen irgendwas anderes. Aber wer eben keinen Westkontakt hatte, der bekam keine. Ich hatte leider auch keine. Und dann gab es also einige, die haben dann die Westtüte gecovert in einer Osttüte, aber eben mit dem Bewusstsein darunter, sozusagen die richtige Tüte zu haben. Und wenn man das überlegt, wie aus einer konsumreduzierten Gesellschaft auf einmal dann so ein Konsumbedürfnis erwächst in Form von schnöden Plastiktüten, dann sieht man, dass diese Tüte für viel mehr steht als einfach nur ein Transportmittel. Sie steht für Konsum schlechthin. Du kannst so viel kaufen, wie du willst. Diese Tüte hilft dir dabei, alles nach Hause zu tragen. Also bist nicht limitiert. Eine hatte die bei uns aus der Klasse. Die hat dann die Plastiktüte geschont, indem sie sie in der Hand hielt. Also nicht am Griff, im Henkel. Dann könnte die ja ausreißen, weil die Bücher schwer waren. Die hat die dann unter den Arm geklemmt, um die zu schonen, um länger haltbar zu machen. Trägste was, biste was, zeigste was. Stolz gepaart mit unterschwelliger Provokation. Als Vorläufer der Montagsdemos. Dagegen konnten die staatssozialistischen Plastetüten nur eine jämmerliche Figur machen. Ein Liter Milch war in einer richtig normalen Plastetüte eingeschweißt. So literweise hatte man dann den Milchbeutel, aber die waren immer undicht. An irgendeiner Ecke kam immer die Milch raus. Man nahm die dann aus so einem großen Kübel oder Container und drückte dann erstmal, ob da irgendwo dann so ein Spritzer rauskam. Also mir ist es mal so gegangen, in New York bin ich mit der U-Bahn gefahren und das noch zu schlechten Zeiten und hatte vorher bei Armani eingekauft. Ich kann Ihnen sagen, das war eins meiner schlimmsten Fahrten durch New York, weil natürlich mit jedem neuen Fahrgast, der in diese dunklen U-Bahn da reinkam, ich Angst hatte mit meiner Armani-Tüte, dass ich ein falsches Image vermittle, ja, was ich wahrscheinlich auch getan habe. Und ich habe also bei der Fahrt mindestens dreimal den U-Bahn-Waggon gewechselt, immer wenn mir komische Typen entgegenkamen. Und das Ganze nur wegen dieser blöden Tüte. Obdachlose, die haben ja meistens Tüten voll geprofft auf, die aus der Plastiktüte leben oder sich mit vollen Plastiktüten zugedeckt haben. Das sind auch hier nette Mädels und so weiter. Ich kriege Dosen, Flaschen, alles von ihnen geschenkt. Ja, die kann ich auch gleich haben und so weiter. Und also ist super. Geile Stimmung. Ja, ich habe ein paar Tüten hier dabei. Da werde ich gleich Flaschen und Dosen sammeln. Ja. Andrzej, groß gewachsen, 46 Jahre alt, sieht aber jünger aus. Ein Energiebündel mit dunklen, zottigen Haaren, die bis zu den Schultern reichen. Er ist Flaschensammler. Nach jedem Fußball-Bundesligaspiel drängt er sich im Zug von Dortmund nach Aachen zwischen lärmende, saufende Fans und kassiert deren Leergut ein. Also am Anfang das war es so, dass einige Leute gedacht haben, was guckt er da in den Aschenbecher? Oder zuckte eine Frau, dachte, ich wollte ihre Damentasche wegnehmen und dann merkte sie, ah, der hat eine Tüte, der sucht Leergut. Die Leute sind jetzt mittlerweile, geben mir von alleine das Leergut. Hier habe ich was für sie oder steige ich in Hauptbahnhof Hagen, auf einmal läuft ein Herr, hier eine Tüte, wir waren Kegeln und hier 12, 14 Dosen von alleine geben das. Timo, wie geht das hier? Ich habe entsprechende große Müllsäcke, blaue Säcke, das wird alles sofort sortiert, hier Glas, da Dosen und Plastik, was 25 Cent bringt. Meistens, wenn ich schon die Tüten voll habe, in Elberfeld Hauptbahnhof bei Frau Van Hauk, die ich herzlich grüße, kann ich immer überall abgeben und dann habe ich die Tüten immer leer. Hey, mal, hast du meine Tüte gesehen? Wo? Ne? Da, ein weiter. Ein weiter? Ab hier. But why are Italians champions in wearing plastic bags? When they are buying in supermarkets, at the end, if you sum up 5-6 Wenn Italiener im Supermarkt einkaufen, kommen sie locker auf 5-6 Plastiktüten. Und wenn sie anschließend noch shoppen gehen und Schuhe oder Klamotten kaufen, können es auch schnell noch mal 7 Tüten mehr sein. Dresses or shoes. Posso avere un avocado ancora? Sì. Senti, faccio così. Non lo vorrebbe? Ma anche indietro. Insomma, una via di mezzo, se ne ha una metà. Silvia Ricci heizt dem Gemüsehändler auf dem Turiner Wochenmarkt ein, weil der weiterhin wie selbstverständlich davon ausgeht, dass wer bei ihm eine Erdbeere kauft, zwingend eine Plastiktüte braucht. Non so se son più, penso di sì. Poi ce ne avevamo, ma abbiamo finito le sedie perché comunque hanno ancora molti rimanenze di magazzino, quindi. We had some regional election and the right, the conservative won the region. And some of them. Wir hatten unlängst Regionalwahlen und das hier ist eine Wahlpropagandatüte der Berlusconi-Kandidatin. And some of them used a bag like this. This is the Popolo della Libertà. This is the Berlusconi's party. Von der aalglatten Folie lächelt liebreizend eine Frau vor braunem Hintergrund. Daneben das Label der Popolo della Libertà. Die Tüte als Werbeträger für konservative Botschaften. Der Bruder der Kandidatin ist Besitzer einer Plastiktütenfabrik. Etwa 100 Milliarden Plastiktüten, ein Sechstel der weltweiten Produktion, werden alljährlich in Europa benutzt. 4 Milliarden schleppen allein die Italiener durch die Gegend. Das sind pro Nase 66,6 Periode. Die Italiener fühlen sich ohne Plastiktüte hilflos. Die Angst scheint umzugehen, man müsse ab sofort alle Gegenstände lose in der Hand tragen. Tüten sind die ältesten von Menschenhand hergestellten Verpackungsmittel. Kann man ca. 2,5 Millionen Jahre zurückgehen. Die ersten Tüten wurden aus Pflanzenblättern gedreht und hatten Ähnlichkeit mit Signalhörnern aus Stier- und Büffelhörnern, auf denen man tuten konnte. Tuten. Daher leitet sich das ursprünglich ab, bis heute Tüte. Ja, Einzug der Plastiktüte. Ich weiß jetzt nicht, ja, Anfang der 60er, ungefähr, ja. Also ich müsste wissenschaftlich nachsehen. Die erste Klarsichtfolie aus Gelatine lag bereits 1910 vor, ebenso die aus Zellophan. Vollsynthetische Kunststoffe kamen unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ins Geschäft. Seit den 50ern werden Plastiktragetaschen fast ausschließlich aus Polyethylen, PE, hergestellt. 10 Jahre später überflügelten diese die Papiertüte. 1971 lag ihr Marktanteil bereits bei fast 70%. Es ist natürlich das flexible Material, einfach so zusammenknuddeln. Also eine Plastiktüte können Sie ja in jede Hosentasche reinkriegen. Und obendrein ist sie auch sehr belastbar und damit natürlich auch wiederverwendbar. Das ist das Kunststoffgranulat. Dann gibt es Folienblasmaschinen, man nennt sie auch im Fachjargon Extruder. Dort wird eben das Granulat in einer Schnecke erhitzt und dann auch mit anderen Additiven vermengt und dann unter einem Hochdruck 14 Meter in die Luft geblasen. Philippe Delperieux, Geschäftsführer eines Folienherstellers bei Köln. Der typisch schmutzige, unebene Boden einer Fabrikhalle. Neben Gitterboxen liegen Stapel von Rollen, auf die später Folien aufgezogen werden. Mir steigt der beißende Geruch von Lösungsmittel und Farbe in die Nase. Hier und da stehen grün und grau lackierte Maschinen, die die Folien wie Riesenkaugummis in die Länge ziehen und zwischen Metallspulen in die obere Etage befördern. Der Folienschlauch, der dann auch noch weiter bearbeitet und geschnitten werden kann, der wird dann am Ende der Extrusionsmaschine aufgerollt. Der nächste Veredelungsschritt wäre der Foliendruck. Ja, dort kann man dann bei uns mit bis zu 8 Farben ein Druckbild aufbringen. Und eben der dritte Schritt wäre eben eine Folienkonfektionierung. Das heißt, man könnte dann aus der Folie noch einen Beutel für Obst- und Gemüseanwendung machen oder eben eine Einkaufstragetasche. Abflug also. Mit gebrochenem Henkel weit, weit hinaus über den Himalaya geflogen, die tibetischen Berge runter, wurde ich dann irgendwann irgendwo irgendwelche albernen Kinder abgefangen und als Ersatzschlitten benutzt habe. Wochenlang auf ihren Ärschen die Hänge runter. Und du zwischen Hosenboden und Eisschnee. Aber auch das hatte ich nur stark gemacht. Später wurde es dann wärmer und man packte dir Jackbutter zwischen die Folie. Was für ein elendes Geschmier. Wie du dann zur Quelle des Mekong gekommen bist, weißt du nicht Vermutlich mehr. Warst du eine Weile bewusstlos, weil eine Frau nicht gerade zartfühlend versucht hat, dir mit der Mekongbrühe die Jackbutter aus der Haut zu schrubben, bis dich plötzlich die Strömung aus der Hand riss und mitriss. Der Anwendungsvielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Die Tüte ist multifunktional. Bankräuber stopfen Zaster hinein. Wachleute ihre Butterbrote. Die im Jahr 2009 vom Erdbeben betroffenen obdachlosen Haitianer verrichten ihre Notdurft in Plastiktüten, da sie nicht einmal Latrinen haben. Im Irak stülpen GIs Tüten über die Köpfe alter Männer, die sie für verdächtig halten. In Leipzig wird ein noch lebendes Neugeborenes in einer Plastiktüte zwischen Altglascontainern ausgesetzt. Das ist einfach eine Schutzhülle mit entsprechenden Aufdrucken. Soll man wohl keine krabbelnden Kinder hier reinstecken. Und man sollte sich die Tüte auch nicht über den Kopf ziehen, weil man dann wahrscheinlich nicht mehr atmen kann. Seevögel füttern ihre Jungen mit Resten von Plastikbeuteln. Greenpeace zählt insgesamt 267 verschiedene Tierarten auf, die dem Müll im Meer zum Opfer fallen. Darunter Schildkröten, Robben, Seelöwen, Fische oder Krebse. Jedes Jahr verenden allein über 1 Million Seevögel und 100.000 Meeressäuger qualvoll durch den Müll, der in unseren Meeren treibt. Die Tiere ersticken in Sechserpackträgern, strangulieren sich mit treibenden Netzresten oder verhungern, weil ihre Mägen mit Plastik verstopft sind. Im Pazifik zwischen Kalifornien und Hawaii kann man mittlerweile einen 3 Millionen Tonnen schweren Müllstrudel bewundern. Das farbenprächtige Funkeln im Meer, das ihn anfangs so faszinierte, stammte nicht von Fischen, sondern vom Plastikmüll. Schreibt die Süddeutsche Zeitung über den Amerikaner Charles Moore, der an einem Katamaran einen Ausflug unternahm. Kunststoffteile aller Größen sah die Crew im Meer treiben. Moore erkannte Einwegrasierer, Flaschen, Verschlüsse und CD-Hüllen in dem Unrat. Vieles verpackt in Plastiktüten. Der Müll hat sich diese Gegend ausgesucht, weil dort Luftströmungen starke Wasserwirbel verursachen. Das Plastikmaterial wird hier 16 Jahre lang im Kreis herumgewirbelt. Diese schwimmende Müllhalde ist zwar die größte, aber beileibe nicht die einzige ihrer Art. Ein großer Teil des Mülls schwimmt unterhalb der Wasseroberfläche, in bis zu 10 Metern Tiefe. Und weil daher die Größe des Strudels per Satellit nicht genau messbar ist, reden Experten vage von der Größe Mitteleuropas. Immerhin. Im Juli 2010 ist der Umweltaktivist David de Rothschild mit einem Katamaran quer über den Pazifik geschippert. Das Ökoschiff aus Plastikmüll trägt den Namen Plastiki, als Hommage an das Balsaholzfloß Kon-Tiki, mit dem der norwegische Forscher Thor Heyerdahl 1947 den Pazifischen Ozean überquert hatte. Indien Kerala, ein beliebtes Touristendorado. Ich tuckere mit dem Local Boat über die Backwaters. Seen, Lagunen, unzählige Kanäle, grüne Palmeninseln, malerische Tropen, Natur pur. Wenn da nicht an allen Ecken und Enden bauchige Plastiktüten umherdümpeln und sich in den Wurzeln der Mangrovenwälder verfangen würden, achtlos hinterlassen von den Dorfbewohnern. Diese Müllsituation wird nicht so erlebt, wird nicht wahrgenommen. Wer hungert, der interessiert sich die Bohne für eine rumliegende Plastiktüte. Peter Seetz, Designexperte. Offensichtlich verursachen diese Plastiktüten in solchen Regionen noch nicht mal einen ästhetischen Schandfleck, weil man sie für ein Symbol der modernen Gesellschaft hält. Das ist ein Teil des Fortschritts und man nimmt es einfach so hin. Finché sono andata io al mercato, le hanno tenute esposte. Quando io ho fatto una prova, non sono più andata, le hanno buttate via. Quindi c'è secondo lei c'è o non c'è questa Silvia Ricci, die Antiplastiktütenaktivistin, faltet den nächsten Händler zusammen, weil der keine Biotüten hat. Der Mann weiß überhaupt nicht, warum die Frau sich so aufregt und macht sich betont beflissen, an seinen Obstkisten zu schaffen. Lui le sa più di me che lui rifornisce le borse biodegradabili, anzi perché la Coldiretti ha fatto polemica. So the plastic is a material that do not biodegrade. Plastik ist biologisch nicht abbaubar, muss also irgendwie vernünftig entsorgt werden. If you are not abandoning any environment, you have to choose how to dispose of it. One choice. Wenn man die Umweltproblematik ernst nimmt, sollte man Plastiktüten entweder recyceln. Problem dabei: Sie wandern zusammen mit anderem Abfall auf den Müll. Oder man kann sie verbrennen, aber dann hat man die Giftstoffe in der Luft. But incineration of plastic is emitting some very toxic parts. อยู่ที่บ้านเราก็ส่วนมากก็ทําไฟไหม้เนี่ยถ้าทําไฟไหม้มันก็เป็นควันใช่มั้ยมันก็ขิวอ่ะมันต้องไป Bei uns in Thailand werden die meistens verbrannt. Das verursacht natürlich Qualm und der stinkt. Vor allem auch auf den großen Müllplätzen. Manchmal werden die auch einfach in die Flüsse geschmissen und sie verstopfen die Kanalrohre. Die Plastiktüten zersetzen sich ja nicht wie Papier oder Bananenblätter. Es bleibt immer eine Plastiktüte. Und es ist ja eigentlich auch verboten, die einfach wegzuschmeißen. Aber es werden eben immer Plastiktüten benutzt. Das kann man nicht einfach alles verbieten. Aber die Behörden weisen jetzt darauf hin, dass man nicht mehr so viele Tüten benutzen soll. Es ist besser, wenn die Sachen in Bananenblätter oder Papier eingewickelt werden. Nur ist das nicht praktisch beim Einkaufen, wenn das Papier nass wird und reißt und alles rausfällt. Köln-Sülz, Anfang der 60er Jahre. Ich war 5, vielleicht 6 und hatte mal wieder die Ehre, im Milchgeschäft an der Ecke einkaufen zu dürfen, zu müssen. Und bekam gerade noch mit, wie die Ladenbesitzerin an der Kasse mit verkniffenen Lippen einem jungen Mann eine Plastiktüte für den Käse und alles rüberreichte. Kaum war die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen, beschwerte die gute Frau sich lauthals über diesen Junggesellen, der sich immer, aber auch jedes Mal eine Plastiktüte geben lasse, nur um sie dann zu Hause als Müllbeutel zu missbrauchen. Habe sie mit eigenen, ja wohl mit eigenen Augen gesehen. Als Müllbeutel. Eine Plastiktüte ist im Schnitt etwa eine halbe Stunde lang in Gebrauch. Danach bleibt sie der Erde 100 bis 400 Jahre erhalten. Und selbst danach wird sie nicht wirklich abgebaut, sondern nur fragmentiert. Polyethylen ist mit einem Anteil von 30% der weltweit meistproduzierte Kunststoff. Es ist im Normalzustand ungiftig und zum Beispiel für die Verwendung im Lebensmittelbereich unbedenklich. Die Umweltverträglichkeit von PE-Folien ist allerdings nicht unumstritten. Aufgrund seiner chemischen Beständigkeit ist PE sehr langlebig und nicht natürlich abbaubar. Durch Sonneneinstrahlung kann es verspröden und zerfällt dann in immer kleinere Teile. Wird jedoch durch UV-Licht, Mikroorganismen und Abbauprozesse in Böden und Deponien kaum oder nicht zersetzt. Also nicht von Bakterien, Tieren oder Pflanzen in den natürlichen Kreislauf integriert. Tagelang über Strömungen und Strudel hinweg, bis der Mekong irgendwann sanfter wurde. Prompt latscht dieser Wasserbüffel mit seinem schwarz glänzenden Rücken im Zeitlupentempo auf dich zu und lässt in geiler Vorfreude sein Maul in Wiederkäuermanier rotieren. Hat wohl gedacht, er findet Büffelgras in dir. Oder Tofu. Wie er da sein derbes Großmaul über dir aufsperrt und ich sage und schreibe eine halbe Stunde lang mit seinem Schmirgelpapiergaumen bearbeitet, schmatzt und an dir herumlutscht. Irgendwann dann hat er dich ausgerotzt. Wieder rüde. Als wenn du was dafür könntest. Um zu retten, was noch zu retten ist, wird man die Folie ändern müssen. Wird auf bestimmte Kunstfertigkeiten der Plastiktüte, zum Beispiel auf höhere Reißfestigkeit, verzichten müssen, um sie dafür aber dem Kompost anvertrauen zu können. Eine Kette wie Kaisers Tengelmann zum Beispiel hat schon auf den Biobeutel umgestellt, Aldi Süd und Aldi Nord, hat die Einkaufstragetasche jetzt im Sortiment, die der Konsument an der Kasse käuflich erwerben kann. Aber andere Länder wie zum Beispiel England und Frankreich sind da doch schon viel weiter. Dort sind also schon wirklich relevante Biofolienmengen im Markt. Philippe Delperieux, der Folienhersteller. Versucht sich jetzt auch in Bio. Das Granulat kommt nun statt von der Chemoindustrie vom Bauern, in Form von Kartoffel- oder Maisstärke. Die Tüte fühlt sich flauschig an, fast schäfchenweich. Und manch eine verströmt ein irgendwie biologisches Odeur. Bei der Maistüte und auch bei der Kartoffeltüte kann ich bestätigen, dass die was riechen. Also mir ist der Geruch nicht der angenehmste. Ich habe sie jetzt nicht unter der Nase, also schon ein bisschen in dem Bereich unangenehmer Geruch. Stinken wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber daran müssten die was tun. Und dann schaffen die da auf. Mit oder ohne Geruch, die Biotüte kostet 39 Cent, ihre Plastikschwester nur 9. Die Franzosen haben ja auch in der Assemblée Nationale vor vielen Jahren mal beschlossen, dass ab dem 01.01.2010 keine Tüten aus fossilen Rohstoffen mehr an den Kassen ausgegeben werden dürfen. Die haben sie natürlich auch sehr, sehr schnell zurückgenommen, weil es natürlich auch nicht umsetzbar ist, weil natürlich so viel nachwachsende Rohstoffe und so viel Verarbeiter gar nicht da sind, um eben diese große Nachfrage entsprechend auch zu decken. Wenn natürlich jetzt Aldi, Lidl, Norma, Rewe ihr komplettes Verpackungssortiment auf Biofolie umstellen, wird es natürlich eng. Ähnlich wie bei den Biokraftstoffen würde es die Nahrungsbeschaffung für die Menschen, beispielsweise in Lateinamerika, massiv erschweren, wenn Konsumenten der ersten Welt glauben, ecologically correct mit Biobeuteln herumlaufen zu müssen. Die Maisproduktion würde angeheizt, ganze Landstriche monokulturell ausgerichtet und ein beträchtlicher Teil der Maisernte stünde nicht mehr als Nahrungsmittel zur Verfügung, was wiederum politically alles andere als korrekt wäre. Die Biofolie natürlich wunderbar auch als Abfalltüte für den Kompost. Dann zersetzt sie sich mit, ich sag mal, dem üblichen Biomüll wie Bananen oder Kartoffelschalen dann eben in einer Zeit von 60 bis 90 Tagen rückstandsfrei. Es ist so, dass die Ökobilanz bei gleicher Folienstärke des Endproduktes um ca. 20% besser ist von einer Biofolie als zu einer herkömmlichen Polyethylenfolie. Das heißt, 20% weniger CO2 wird entsprechend freigesetzt bei der Produktion inklusive Vorstufe. Will meinen, mit dem positiven Umwelteffekt der Biotüte ist es längst nicht so weit her, wie man vermuten mag. Zumal nur 40-70% des Materials wirklich aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. Der Rest besteht aus Polyethylen-Alternativen. Zwar auch biologisch abbaubar, aber auf Erdöl basierend. Wenn allerdings der Markt weiter wächst, bin ich mir sicher, dass in perspektivisch 3 bis 10 Jahren hier auch ein Recycling von Biokunststoffen möglich und auch lukrativ für einen Recycler sind. Und doch hat das Umweltetikett womöglich einen zusätzlichen problematischen Effekt. Die Tüte mit dem reinen Gewissen könnte dazu führen, dass man noch mehr, noch achtloser verwendet. We can't go on any longer in this way. So a consumer have to be reduced, which means also to buy objects which are durable instead of products which cost nothing but last nothing. So to start to be responsible for all daily. Wir können nicht so weitermachen. Es muss langlebiges, nachhaltiges Verpackungsmaterial verwendet werden, statt Plastiktüten, die nichts kosten, aber auch nicht halten. So übernimmt man Verantwortung fürs alltägliche Handeln und bekommt eine grundsätzlich neue Sicht der Dinge. Weg von der Wegwerfgesellschaft. Und hin zu Körben, Baumwollbeuteln, Einkaufsnetzen. Auf letztere lassen sich zwar keine Werbebotschaften platzieren, aber sie lassen sich sehr gut verstauen, wenn sie mal nicht gebraucht werden. Wir würden ja Stoffbeutel benutzen wollen, aber Plastiktüten sind einfach praktischer. Wenn ich spontan irgendwas kaufe, muss ich nicht lange nachdenken. Dann kann ich das zack, zack in die Tüte packen. Wenn ich einen Stoffbeutel benutzen will, muss ich den ja immer in der Handtasche dabei haben. Und ich vergesse den oft. Dann kommt es darauf an, dass ich der Tüte eine entsprechende Symbolkraft verleihe, also dass ich sozusagen die Tüte zum Imageträger mache, die so gut gemacht ist, dass man sie nicht wegschmeißt, dass man sie wieder benutzt. Die Tüte muss sich rechnen, darf maximal so viel kosten, wie sie durch erhöhten Kaufanreiz einspielt. Ihr Mehrwert muss mehr wert sein als sie selbst. Und eben das steht mit Blick auf die Ökobilanz in Frage. Die Folgekosten durch die Umweltprobleme der Petrochemie, durch den hohen Energieeinsatz bei der Herstellung, durch die schier unendliche Haltbarkeit und den verbrennungsbedingten CO2-Ausstoß drohen inzwischen stärker zu steigen, als die Serviceleistung wert ist, die sie dem Kunden bietet. Und wenn die Kosten-Nutzen-Kalkulation nicht mehr aufgeht, ist Schluss mit lustig. Dann ist die einzige Lehre, die noch aus der Verpackung abzuleiten ist, die Verpackungslehre. Se potesse avere degli strumenti per fare una campagna di sensibilizzazione. I organize for this year a Bring Your Bag Week. Porta la sporta. So I received 140 towns participating to this week in Italy, 14 regions. Ich habe dieses Jahr eine Aktionswoche organisiert, Porta la Sporta, bringt eure Plastiktüten zurück. In 140 Städten haben ca. 2500 Supermärkte teilgenommen. Das gab es noch nie hier in Italien. England hat das bereits vorexerziert. Da gab es Kampagnen wie Bags for Life. Du kaufst eine Tüte und wenn die kaputt ist, tauschst du sie im Laden gegen eine neue ein. Damit haben die Engländer den Verbrauch um mehr als die Hälfte reduziert. Man muss sich ja die Frage stellen, wo landen denn all die Plastiktüten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden? Im Meer. Aber es gibt eine Lösung. Die Lösung bist du. Und der Gesetzgeber. Der aber hält sich bedeckt. Und die Selbstregulierung der Märkte ist und bleibt ein Mythos. Very few Italian vendors are willing to do something. Are very resigned, waiting for Godot, doing just nothing to prevent, to educate customers. They have some fatalistic approach, like this. Nur sehr wenige Händler sind bereit, da irgendetwas zu tun. Die meisten warten auf Godot. Sie müssten die Kunden dazu anhalten, die alten Tüten mehrfach zu verwenden. Aber sie pflegen ihren Fatalismus. Der Staat wird schon richten. Aber da tut sich nichts. Italien schiebt das längst überfällige Gesetz immer wieder auf. Die UN-Umweltorganisation fordert ein radikales weltweites Verbot von Plastiktüten. Das deutsche Umweltbundesamt hält das nicht für erforderlich und sogar für unzulässig mit Blick auf den Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit innerhalb der EU. Stattdessen appelliert man an die Eigenverantwortung der Bürger, die gute alte Einkaufstasche zu benutzen. 1978. Im Zuge des Frühjahrsputzes trieb mich wieder mal die leidige Frage um, wohin mit diesem Haufen Plastiktüten, die sich einfach so mir nichts, dir nichts angesammelt hatten. Genau, gute Idee. Unterm Herd, dieses Schubfach, das sowieso für nichts gut war, für Pfannen zu klein, für Töpfe zu flach. Also rein mit dem Tütensammelsurium. Schon der österliche Hammelbraten allerdings hatte diesen irgendwie chemischen Beigeschmack. Und als ich, um den Knochen zu entsorgen, auf eine Plastiktüte zurückgreifen wollte, ein einziger Klumpatsch, schön kompakt zusammengeschmolzen. Umgehend schloss ich mich der Jute statt Plastik-Bewegung an, und feierte mein politisches Bewusstsein. In Thailand werden gegenwärtig Pilotprojekte gestartet, bei denen in Supermärkten nicht mehr so exzessiv Plastikbeutel ausgegeben werden wie zuvor. Kenia will verbieten, das in Afrika, kann ich mir vorstellen, oder? Was da Schlimmes an Tüten, Plastik, Müll, ja. In Ruanda werden Plastiktüten kompromisslos konfisziert und in Uganda stehen immerhin die dicken Beutel auf der schwarzen Liste. Für Lebensmittel werden dort Papiertüten empfohlen. Ich hatte einen Anruf von der Bild-Zeitung, und zwar sagten der Mittendorf, wir haben sie entdeckt im Internet. Los Angeles ist jetzt, oder San Francisco, die erste Stadt, die Plastiktüten verbietet. In Los Angeles beginnt sich der Papiersack für 25 US-Cent durchzusetzen. In San Francisco baut man auf Biobeutel auf Maiszuckerbasis. Toronto will rangehen und China auch. China, ja, hat mich sehr gewundert. Da brauchen die da sowas. Kaufen, was weiß ich, 6, 7, 800 Millionen da ein und da brauchen die Tüten für. Da müssen die sich auch umstellen. China versucht, der Plastiktütenflut durch ein Verbot sehr dünner Tüten Herr zu werden, da diese nicht sonderlich reißfest sind und daher umso leichter achtlos weggeschmissen werden. Changlung in der chinesischen Provinz Yunnan. Ein Mann in zerschlissener Kleidung hält seinen alten Handkarren an, zerrt eine Plastiktüte aus der Gosse und schmeißt sie auf die Ladefläche. Dann nimmt er die Deichsel seines Karrens wieder auf und zieht, wie hierzulande Schrotthändler zu Musik, vom Band weiter, auf der Suche nach Kunststoffmüll. Den kann er weiterverkaufen. Und Plastiktüten sind für ihn mehr als nur Peanuts. Und jetzt also dieser chaotische Thai-Markt. Kaum, dass du dich in diesem Gestank und Geschrei eingerichtet hast, kommt eine Frau, die meint, Schweinekrusten kaufen zu müssen. Frisst das Zeug, befreit dich auch vom letzten Krümel und packt eine Handtasche von Gucci rein, die noch schlimmer stinkt. Eine Kopie natürlich. Dich, das Original, zu benutzen, um eine Fälschung darin aufzubewahren, um sie später als echt zu verkaufen, nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Und wo? In Deutschland. Und damit die Schmuggelfälschung nicht entdeckt wird am Zoll, ja, da fragt man nicht lange und versteckt sie einfach in dir. Also, back to Germany. Und hat dich einer gefragt? Vielleicht fragt dich mal einer. Überhaupt keinen Bock drauf. Sowas von kein Bock mehr. Was soll denn da werden? Hast die Schnauze voll, gestrichen voll. Würdest dich am liebsten wegtun. Aber sterben geht ja auch nicht. Wie denn? Der Tod der Plastiktüte ist ganz klar vorgeplant. Und das kann man auch absehen. Friede ihrer Asche. Nun, die Frage ist, die restlichen Millionen, vielleicht Milliarden auf der Welt, wie lange die noch im Umlauf sind. Ich glaube, noch eine Weile. Tüten, Tüten, Tüten, ja. Wir sagen ganz klar, dass die herkömmliche Polyethylen-Kunststofffolie aus dem Verpackungsmarkt in den nächsten 10 bis 15 Jahren nicht wegzudenken ist. Aufgrund der Praktikabilität einer Plastiktüte wird sie so schnell nicht aussterben, sondern sie ist eben einfach so praktisch, dass wir nicht darauf verzichten. Man kann mit Tüten da so viel machen, die Leute begeistern wollen, man kann sie zum Kauf anregen. Und die Tüte spiegelt den Zeitgeist wider und das muss gerettet werden. Aber ich trage sie ja selbst, die Stofftasche. Die Stofftasche wird kommen und die Plastiktüte wird sterben, aber sie wird nicht sterben bei mir. Am Ende werden wir Hamsterkäufe erleben, ähnlich wie bei der Glühbirne. Und ja, eines Tages wird man dann die Aldi-Tüte praktisch nur noch im Museum begutachten können. Wer hängt nun also an wem? Der Plastikbeutel an uns oder wir an ihm? Gibt eigentlich nichts zu meckern. Hier in der Heimat. Diese Gucci-Thailänderin hat eine Marotte. Genau die, von der du nicht zu träumen wagtest. Benutzt dich als Behältnis für Leidensgenossinnen. Es gibt nämlich Frauen, die haben im Haushalt eine Haupttüte, in der sie all die anderen Tüten aufbewahren, die sie ständig zu brauchen glauben. Und du hast deine Ruhe. Bist du doch erheblich stabiler als das andere Gesocks. Bist weit gereist, weltgewandt und Obertüte. Liegst immer am selben Platz. Kriegst hier und da mal was hinzugestopft oder rausgenommen, aber sonst du, Chefin aller Tüten. Unersetzlich, unvergänglich. Hängen am Beutel. Das lange Sterben der Plastiktüte. Von Dieter Jandt und Ulrich Land. Es sprachen Volker Barnik, Maja Bothe, Dieter Jandt, Ulrich Land, Anja Niederfahrenhorst und Ilse Strambowski. Ton und Technik Anne Bartel und Josuel Teegarten. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilker. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2010.